being a dreamer and believing in time travel. To get back where we were should be a matter of unravel. Now the wind turns the skin to leather. What you wanna call it? Look at me, man. I'm looking more and more like some old wallet. Giulietta, ich bin müde. Ja, ich bin es müde. Ich unterschreibe. Ich unterschreibe einfach alles. Du fragst, was mich stört? Nichts. Mich stört gar nichts. Was soll mich schon stören? Manchmal kommt die Welt in diesen Tagen mir vor wie eine Scheibe und ich stehe an ihrem Rand. Und dann kommst du und fragst gespannt, ob ich jetzt springe. Ich denke nicht dran, ich singe. Irgendein altes Lied. Für ein altes Lied bin ich früher oft 100 Kilometer weit gefahren. Was sollte ich denn tun? Manchmal bin ich sogar rüber, bis nach London. Ich nahm die Fähre. Oft stand ich gegen 3 oder 4 bereits im Hafen in Ostende. Ich nahm auch schon mal die Fähre von Calais. Ich sag dir jetzt was. Manche Leute sagen, die beste Zigarette wäre die danach. Das ist falsch. Es ist die nachts um 3 an irgendeiner Mauer vom Kai. Forgot me like I have gone to waste. There's new kids on the block I see, heading for a taste. And those who believe in prophecy, when it's put up in their face, well, I could lose the plot, you see, still be in a race. In the wind, and in the night to come for us, catch us in our sleep. Our lonely hearts will drum for us, never miss a beat. Our loneliness might conquer us. See, our eyes are filled with dread, and he's calling himself the alchemist, taking silver over land in the wind. We'll shoot their eyes and leave them blind. Curse they have to say to those who have been terrorized. Somewhere along the way, for those who have been victimized, threatened by the tree, well, I can only sympathize. I'm just a leaf in the wind. Ich hatte einen Freund da in Belgien. Manchmal schneite ich kurz bei ihm herein. Manchmal blieb ich ein paar Tage, er lebte nicht weit weg von Ostende. Seine Mutter war mit im Haus. Nachts verzog ich mich ins billigste Hotel der Stadt. Jackson. Hotel Jackson. Keine Ahnung, was da los war mit den Betten. Egal, welches Zimmer ich bekam, die Betten hingen durch, bis zum Boden. Aber, Julietta, ich war müde. Mir machte das nichts aus. Ich hing einfach durch für ein paar Stunden. Weißt du, was ich wirklich mag an den Belgiern? Sie haben keinen Hals. Du schaust mich jetzt an, als wäre ich voll mit Bier und Wein, aber glaub es mir, sie haben keinen. Ihr Kopf ist rund, mit Augen dran, Nase, Lippen, Mund, also ganz normal. Aber sie tragen ihn ohne Hals auf den Schultern mit sich herum. Einem habe ich einmal Hals- und Beinbruch gewünscht. Alles Gute also, was auch sonst. Er war der deutschen Sprache mächtig, doch er verstand mich nicht. Beinbruch? Ja. Aber Hals? Hier, schau dir das Bild an, von ihm. Er nennt sich Dan. Und dann sag mir noch, ich hätte mich verdammt. Giulietta, ich bin müde. Dan und seine Balladen. Eigentlich mag ich so sich immer wieder ins Artifizielle drehende Lieder mit all ihren Siebenen und Neunen im Akkord eher selten. Warum? Sie ziehen mich runter. Oft so sehr, dass ich beim Hören dann ähnlich durchhänge wie sonst nur in den Betten des Hotel Jackson in Ostende. Aber Dan, ich bewundere ihn. Dan hat Style und Etikette. Und er ist schlicht und ergreifend nicht in der Lage, auch nur einen schlechten Song zu schreiben. Weißt du, Giulietta, mit manchen Künstlern hängst du Stunden irgendwo herum. Du lachst und trinkst mit ihnen. Sie erzählen säckeweise Anekdoten und 3 Wochen später hast du alles vergessen. Wirklich alles. Und dann, ich traf ihn mal auf der Straße. Nein, falsch. Ich lief ihm hinterher, als ich sah, dass er eine Straße überquerte. Er trug wie immer einen seiner teuren Anzüge mit blütenweißem Oberhemd und sorgfältig gebundener Krawatte. Die Kragen des Hemds reichten exakt bis zum Kinn. Ob er wohl einen Hals hat? Ich glaube kaum. Er hatte gerade einen Kurzauftritt in einem Record-Shop absolviert und den Laden verlassen. Kaum, dass der Nachhall seiner zuletzt gespielten Note verklungen war. Ich glaube, Dan ist sehr straight. Und ich eilte ihm also hinterher. Irritiert blieb er stehen. Ich dankte ihm für seine paar Lieder. Glaub mir, Giulietta, ich tue so etwas nicht sehr oft. Er bedankte sich nun seinerseits. Wir gaben uns die Hand. Das alles dauerte bestenfalls Sekunden. Bruchteile von Sekunden, wenn du so willst. Aber ich habe sie nie vergessen. Greed retriever, crest and mighty lord. Julietta, ich bin müde. Du fragst, was mich stört? Mich stört gar nichts. Ein Freund erzählt mir, die Chinesen seien echt fair. Das unterschreibe ich sofort. Natürlich sind die Chinesen fair. Ein paar Chinesen bieten das Debütalbum der Londoner Sängerin Katy B für 2 Euro an. Ein paar Chinesen haben es für 2 Euro drinne, sagt mein Freund und fragt, ob ich zum Melt fahre. Melt Festival. Nö, sage ich. Ständig verliere ich da meine Stimme in diesem Zelt. Es ist schrecklich, dieses Zelt. Du stehst da 10 Minuten drinne und bist klatschnass. So hoch ist die Luftfeuchtigkeit. Und dann siehst du jemanden 20 Meter entfernt und rufst seinen Namen 3-mal, mehr geht nicht, denn dann ist die Stimme weg. Und wenn die Stimme weg ist, kann ich nichts sagen. Und wenn ich nichts sage, verdiene ich kein Geld. Ich hätte Türsteher werden sollen. Da bist du an der frischen Luft und trotzdem irgendwie immer dabei, mittendrin. Groß genug bin ich ja, über 1,90. Letztens las ich noch die verzweifelte Frage eines 16-Jährigen, der gerne eben diesen Job des Türstehers ausüben wollte, was er denn tun müsse. Er sei jetzt bereits 1,90, schrieb er, und fügte in Klammern hinzu, seine endgültige Größe würde sich später mit hoher Wahrscheinlichkeit bei etwa 2 Metern einpendeln. Shit.

ja, Größe ist nicht alles. Das gilt auch für Türsteher. Eigentlich mag ich sie ja. Vorausgesetzt, sie haben Humor. Und sie verfügen über eine gewisse Rhetorik. Wenn sie das haben, ist es eigentlich zweitrangig, ob sie dich reinlassen oder nicht. In unmittelbarer Nähe dieses Sendestudios hier etwa steht seit einiger Zeit ein elegantes, futuristisch anmutendes Zelt mit einem Türsteher davor. Um das Zelt herum stehen fabrikneue Wagen. Aus dem Zeltbau dröhnen Disco-Rhythmen nach draußen. Ich bin recht neugierig. Als ich letztens nachts zum wiederholten Mal daran vorbeischlendere, denke ich, jetzt gehst du da mal rein. Von wegen. Zunächst versperren mir zwei adrett gekleidete Damen den Weg und fragen, was ich wünsche. Ich sage meinen Namen, nenne dazu den Namen dieses Senders und sage, ich wolle im Zelt mal auf gute Nachbarschaft anstoßen und natürlich auch trinken. Die Kumpeltour also. Manchmal kann ich die ganz gut. Aber hier zieht sie nicht, Julietta. Weißt du was? Eine der Damen holt den Türsteher, der gerade irgendwo im Zelt herumläuft. Die andere verwickelt mich derweil in ein Verkaufsgespräch und weist auf einen der Wagen, deren Lack im Dunkel geheimnisvoll leuchtet. Ich sage der Dame, dass ich keinen Wagen kaufen, sondern lediglich auf gute Nachbarschaft anstoßen und auch trinken will. Kumpeltour, die zweite. Dann kommt endlich der Türsteher. Wir schließen in 3 Minuten, sagt er. Sie jetzt noch hier hineinzulassen, wäre kontraproduktiv. Ja, sage ich, und wir beide grinsen uns um die Wette an. Den Damen wünsche ich noch einen schönen Abend, so wie sich das gehört. Dann verschwinde ich unter der Erde. Dort nämlich befindet sich die Tiefgarage. Julietta, ich bin müde. Ich mag nicht mehr zurück. Ich höre dauernd komische Musik von Musikern aus Osnabrück. St. Otten. Gottes Synthesizer betiteln sie ihr neues Album. Darauf muss man erst einmal kommen. Bingo. Und wo wir gerade bei Brück sind. Brücken. Brücke. Ich möchte dir ein neues Label vorstellen. Die kosmische Brücke. Cosmic Bridge. Und dies hier ist der erste sogenannte Release, die erste Veröffentlichung. Kosmische Brücke, Cosmic Bridge, darauf Om Unit zusammen mit Chromestar und der Titel Solar Circle. Julietta, ich bin müde. Ich höre manchmal Lieder und frage mich, warum das Panflöten-Solo darin so schrecklich laut ist. Ich höre sie erneut und stelle fest, dass ich die Panflöte glatt mit einer Hammond-Orgel verwechselt habe. Eigentlich darf so etwas ja nicht passieren, aber ich werfe derzeit alles durcheinander. Bei einem indischen Brüderpaar habe ich mich letztens noch darüber beschwert, dass der Name insbesondere des einen kaum erinnerbar ist. Kannst du nicht Hans heißen oder Willi? Habe ich ihn zur Rede gestellt. Du nennst mich eh immer anders, hat er daraufhin geantwortet. Mal Jobim, mal Jobam und dann wieder Jobem. Kannst mich also auch Hans nennen. Wenn's wenigstens so leicht wäre wie mit deinem Bruder, sage ich. Der heißt Jerome, alle nennen ihn nur kurz Jerry. Die beiden mag ich wirklich gerne. Sie haben mir mal ihr ganzes Leben erzählt. Erst Indien, dann Schwelm, dann Herne. Jetzt tritt Danya Atari hinzu und kurze Zeit später verschwinden die beiden Brüder mit dem Gitarristen aus der Band von Janelle Monáe, die ist auch da. Danya ist eine großartige Sängerin mit ganz eigenem Charisma. Wenn ich sie sehe, verhalte ich mich wie so ein richtig alter Wiener. Ich gebe ihr die Hand und mache einen Diener. Thank you. c'est pour être là quand on a besoin de toi. Ton cœur meurtri, je le connais bien, mais tu en sortiras plus grandi, je te le promets, ce rêve. Pour cela, relève la tête et regarde les doigts dans les yeux. Ces gens qui ont fait la fête à tes dépens, les malheureux. Ne pleure pas, Sourette. Non, ne pleure pas. La vie c'est pas fait pour ça. La vie c'est pour être là quand on a besoin de toi. Ne pleure pas, Sourette. Non, ne pleure pas. La vie c'est pas fait pour ça. La vie c'est pour être là. Peur de ces mauvaises gens, c'est toi qui entres à leur tête jusqu'à la fin des temps, parce que ce sont eux les vrais méchants. Toi, ma petite sourette, t'as rien à faire avec ces pauvres camps. Allez, ne sois plus triste, sourette, regarde la. Plus tard, Sourette, quand tu regarderas derrière toi, tu te diras que c'était bien bête d'avoir pleuré à cause de ces gens-là. À la fin, Sourette, il y a encore moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi, de te savoir souriante et heureuse. Ça me remplit de joie. Crois-moi. Julietta, ich bin müde. Manchmal kommt die Welt in diesen Tagen mir vor wie eine Scheibe und ich stehe an ihrem Ende. Und dann kommst du und fragst behende, ob ich jetzt springe. Ich denk nicht dran und singe. Irgendein altes Lied aus der Zeit nach der Wende. Damals lernte ich einen Hörer kennen, den es aus dem Osten in die hiesige Gegend verschlagen hatte. Was ich auch spielte an Musik von Leuten, die ehemals jenseits der Mauer gelebt hatten, erkannte jedes noch so winzige biografische Detail der beteiligten Musiker. Der Mann wusste einfach alles. Mal schrieb er es mir, mal erzählte er es später dann am Telefon. Der Zufall wollte es, dass ich irgendwann eine Einladung erhielt, in einem Club innerhalb seiner Stadt Musik aufzulegen. Er erfuhr davon, meldete sich und ich lud ihn ein, setzte seinen Namen auf die Gästeliste. In der besagten Nacht war es bereits spät. Ich hing an der Bar und lauschte den Klängen des DJs, der gerade hinter den Plattentellern stand. Plötzlich trat ein Türsteher auf mich zu und sagte, an der Kasse stehe jemand und würde behaupten, ich hätte ihn eingeladen. Ich war bereits müde, Julietta, und wusste nicht, wer das sein konnte. Ich folgte also dem Türsteher in den Kassenbereich des Ladens und sah dort, angelehnt an einen Pfosten, den Mann aus dem Osten. Ich erkannte ihn sofort an seinem Dialekt. Seine Haare hingen ihm bis zum Gürtel. In der Hand hielt er eine riesige Plastiktüte mit dem Aufdruck einer Lebensmittelkette. Die Türsteher blickten mich an. »Ja, der Mann ist mein Gast«, sagte ich. Das reichte. Das reichte tatsächlich. Sie ließen den hageren Kerl passieren, schweigend. Über ihren Humor, ihre Rhetorik, kann ich daher rückblickend nur wenig sagen. Gute Nacht. We slept again in the noon. The sky is bruised in pinks and blues, and daybreak's barely breaking through. You wake not to know the end of it. But to Klaxvik, I hear those birds of dawn. I keep my mind off what I was sleeping on. The curtains by the bath are drawn out the windows onto the lawn. And the neighbors' children step on it. Don't go to Klaxvik. Jag provar nu men vet inte vart jag verschwinden in Nacht. Pack min väska och gå. Jag vill inte vara kvar på den.